WDR 5. Erlebte Geschichten. Mit der Hauptrolle in Die Legende von Paul und Paula hat Winfried Glatzeder an der Seite von Angelika Domröse 1973 Filmgeschichte geschrieben. Die Geschichte um einen verheirateten Parteifunktionär, der sich in eine alleinerziehende Verkäuferin verliebt, avancierte in der DDR zum Kultfilm. Durch Filme wie Der Mann, der nach der Oma kam und Till Eulenspiegel und seine Auftritte im Ensemble der Berliner Volksbühne war der Schauspieler und ausgebildete Maschinenbauer in Ostdeutschland äußerst populär. Doch dann sah der Belmondo des Ostens, im Frühjahr 70 Jahre alt geworden, wie er in der DDR aufgrund seiner markanten Boxernase genannt wurde, keine Zukunft mehr im Sozialismus. 1982 konnte Winfried Glatzeder nach zweijähriger Wartezeit die DDR verlassen. Also ich wurde am 26. April 1945 geboren, in Sopot, Danzig, das ist heute Polen. Meine Mutter hatte sozusagen die Schwangerschaft empfangen hinter der Front und mein Vater hat meine Geburt gar nicht miterlebt, sondern ist dann in dem Russlandfeldzug gefangen genommen worden und ist in einem Straflager gestorben. Meine Mutter war dann nicht mal Alleinerziehende, sondern meine Großeltern haben mich aufgezogen, weil meine Mutter eine Kindsbettdepression bekam, danach eine TBC und bis zu meinem 5. Lebensjahr in der Schweiz in Sanatorien verbracht hat. Und Mitte September, nachdem also Großvater und Großmutter dann nur noch mit mir alleine waren und was er als Bauunternehmer hatte, alles enteignet wurde natürlich und er die Wohnung versiegelt hat, sind sie mit dem Handwagen mit mir Richtung Berlin gezogen. Und wir landeten in Marienfelde, wo ich 34 Jahre später nochmal gelandet bin, als ich nämlich aus der DDR ausgewandert bin. Und dann hat der Großvater versucht, wieder ein Bauunternehmen zu machen, hatte Leute gefunden, die ihm Geld gegeben haben. Und das ging aber schief und er ist geflüchtet vor seinen Gläubigern in die dann entstandene Ostzone von Berlin. Und weil er SPD-Mann war, niemals in der NSDAP, ist er dann Bürgermeister geworden. Und in dem Zuge bekamen wir eine wunderschöne Villa, die von einem geflüchteten Fabrikunternehmer übrig geblieben ist. Und da habe ich eine schöne Kindheit verbracht. Aber da Großvater eben zu der Zeit der neuen Idee einer klassenlosen Gesellschaft irgendwie anhing, ist er dann auf Agitationsreisen gefahren. Das war auch noch seine Aufgabe. Also erstmal hat er die Sowjetunion besucht und dann hat er in Ostdeutschland agitiert für eine klassenlose Gesellschaft. Und dann ist die Großmutter da mitgefahren. Und wo mussten sie mich hingeben? In ein Kinderheim. Und das war nicht sehr angenehm, weil ich erst mit 12 wohl aufgehört habe, ins Bett zu pinkeln. Und das war in dem Kinderheim ziemlich terroristisch, alle anderen mir gegenüber, weil ich bin zu Hause ziemlich locker von meiner Großmutter, die hat das Laken gewechselt und so, aber im Kinderheim merkte ich nach kurzer Zeit, dass das ein Grund war, mich zu drangsalieren. Und die Hoffnung, da nun entlassen zu werden, weil alle Matratzen schon voll gepinkelt waren von mir, das war kein Glück, sondern die haben mich da in meiner Pisse liegen lassen. Und war dann ziemlich glücklich, als das dann beendet wurde. Ich erinnere mich, dass meine Mutter aus der Schweiz vielleicht jedes Jahr einmal kommen durfte. Aber das war eine fremde Person für mich. Die lag dann immer in einem Holzliegestuhl, der so wie ein Helikopter so war. Der hatte so Hebel, ganz viele, wo man das Bein und das Kopfteil verstellen konnte. Und da lag sie, das weiß ich heute noch, lag sie unter einer riesigen Rotbuche. Und dass das aber meine Mutter war, habe ich damals gar nicht realisiert, sondern ich habe nur immer den Streit zwischen meinem Großvater und ihr mitbekommen, der immer sagte, fass das Kind nicht an und küsst das Kind nicht und so, weil sie noch immer eine offene TBC hatte. Ich habe sie also als Kind erst richtig wahrgenommen, als der Großvater mich irgendwann mal in seinen Dienstwagen gesetzt hat und dann war mittlerweile meine Mutter in Bennigenstein, das war in, ich glaube, Thüringer Wald oder Erzgebirge, ich weiß nicht, in einem Lungensanatorium und da sind wir hingefahren und da kam sie mir entgegen und Großvater sagt, das ist deine Mama und dann kam da so ein Gespenst an und ich habe nichts verstanden, was das sollte. Also die kam da so einen Parkweg runter. In der Abendsonne war eigentlich bedrohlich. Als ich 12 Jahre alt war, starb der Großvater. Und dann waren die beiden Frauen alleine. Und die Großmutter hatte das Gefühl, dass sie alleine ohne den Großvater nicht leben kann. Das hat sich nach 2 Jahren verwachsen, nachdem sie 2 Selbstmordversuche gut überstanden hat. Sie hat sich also wie eine Weihnachtsgans mit dem Kopf in den Gasherd gesteckt. Und wir haben zum Glück nicht geklingelt, sondern meine Mutter ist da rein mit dem Schlüssel und hat sie da gesehen, hat die Fenster aufgerissen, hat die Oma rausgezottelt, hingelegt, Arzt geholt und das hat sie überlebt. Dann hat sie, ich weiß nicht, 3 Monate später es nochmal gemacht und haben wir sie wieder gerettet. Und danach hat die auf einmal begriffen, dass das Leben auch ohne Mann schön sein kann. Ja, meine Mutter hat auch in dieser Phase, da war das Verhältnis zwischen meiner Mutter und der Großmutter, als ich 12 war, ziemlich gespannt. Da flatterten dann immer, wir hatten in unserer Wohnungseingangstür einen Briefschlitz mit so einem klappernden, metallenen Briefkastendeckel. Der klapperte immer und dann flatterte so ein Zettel. Und da waren böse Beschimpfungen drauf, die hin und her gingen. Und wenn die dann zu schlimm waren, dann ist meine Mutter ausgeflippt irgendwie. Und ich weiß, dass wir in unserer Straße eine riesige 300 Meter lange Brücke, die mit 1,50 Meter hohem Stahlgeländer abgeschottet war zu den Gleisen, die da unten 30 Meter tiefer waren. Und da ist sie irgendwann mal schreiend aus dem Haus gerannt und da zu der Brücke hingerannt und ich hinterher und hatte sich schon, sie war 1,82 Meter und ziemlich korpulent, also hat sich dann schon so hochgestemmt und wollte sich da runterwerfen und ich habe sie noch an den Beinen halten können und da ist sie dann auf meine Seite runtergezottelt und so. Und hat sich dann besonnen, weil da war Adrenalin dann schon so ausgeschüttet, dass sie irgendwie wieder klar denken konnte und dann ist sie mit mir nach Hause getrottet. Also zu Hause hatte ich schon ein leichtes Horrorkabinett, was aber auch durchsetzt war mit wunderschönen Erlebnissen. Ich würde sagen, dass der Tod des Großvaters, die 2 Selbstmordversuche meiner Großmutter und der Selbstmordversuch meiner Mutter auf mich damals einprägsame Erinnerungen, die ich in meiner Gehirnfestplatte gespeichert habe und die aber zu dem damaligen Zeitpunkt schon eine existenzielle Bedrohung waren, aber die ich sozusagen mit den schönen Erlebnissen, die ich ja auch hatte, die sind nebeneinander gewesen. Also ich würde sagen, meine Frau, die ja 45 Jahre mit mir zusammenlebt, muss sicher unter diesen Dingen leiden. Ich habe eine leichte, man würde sagen ganz so oberflächlich, eine leichte Meise. Also ich habe nicht so große, tiefe Liebe empfangen. Und man sagt ja, dass man dann auch so tiefe Liebe nicht für andere Menschen empfinden kann. Das ist ein Manko bei mir, glaube ich. Aber man kommt auch mit so einer Behinderung ganz gut durchs Leben. Also meine erste schönste Kindheitserinnerung war, da meine Mutter den ganzen Tag immer arbeitete, hat sie mich in Arbeitsgemeinschaften gesteckt. In der DDR gab es so eine Pionierorganisation und ich war da im Fotozirkel, im Literaturzirkel und ich landete im Leinspielzirkel. Und als ich dann meine erste Hauptrolle bekam, Schneider Hupf, habe ich meine ganze Klasse eingeladen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist ganz gut geworden. Und das war ein schönes Erlebnis, weil meine ganzen Mitschülerinnen auf einmal mich wahrgenommen haben. Also da habe ich so das Gefühl gehabt, unbewusst noch, dass diese Schauspielerei, also wenn man was darstellt, kann man über die Schwächen, die man hatte, mit zu kurzen Hosen und zu langen Gliedern und einer leichten gestörten Bewegungsmotorik, kann man die Mädchen begeistern. Also in der DDR war es so, um sein Abitur zu machen, also ich habe Realschulabschluss gemacht, konnte man in die Produktion gehen und da habe ich Maschinenbauer gelernt in einem VEB-Kühlerautomat. Dort wurden für diese Supertroller, die den Fisch fingen und gleichzeitig im Schiffsbauch die Heringe gleich entgrätet wurden und gefroren wurden in riesige Blöcke. Und da stellten wir her die Kompressoren für das Kältemittel. Und das bedeutete für mich jeden Morgen 1,5 Stunden Straßen laufen, S-Bahn fahren in Berlin und nochmal Straßen laufen. 5.30 Uhr aufstehen und im Sommer war das in den Werkhallen manchmal 48, 50 Grad Wärme und im Winter ziemlich kalt, weil die Wärmemaschine es nicht geschafft hat. Und dann, während dieser Ausbildung, habe ich natürlich auch ein bisschen Auswege gesucht, wie man dieses triste Arbeiterdasein auch für sich ein bisschen attraktiver machen kann. Und dann gab es immer so Slogans in den Zeitungen, dass die Arbeiter sich auch mit Kultur befassen sollen. Ja, und da habe ich und mein Kumpel dann eine Kabarettgruppe da gegründet und haben bei der Arbeit und nach der Arbeit Programme gemacht, die wir dann so bei Betriebsvergnügen vorgetragen haben. Und das hat den Arbeitern, die waren dann meist schon betrunken, als wir auftraten, aber das hat ihnen sehr gut gefallen. Und da hatte ich dann mit meinem Kumpel irgendwann mal auf dem Kohlenberg hinterm Heizhaus entschieden, wir werden uns einfach mal bewerben an einer der vielen Schulen. Und dann sind wir nach Babelsberg beide gezogen und haben uns da beworben und ich bin sofort angenommen worden. Und leider, mein Kumpel, der hat dann noch eine Odyssee von einer Schauspielschule, wie es heute auch üblich ist, zieht man dann umher und er ist dann auch Schauspieler geworden. Ja. Und schon davor, als Maschinenbau-Lehrling und gleichzeitig Abiturient, habe ich oft das Theater besucht. Und dann habe ich am Deutschen Theater eine Aufführung gesehen, weiß ich noch wie heute, King Lear, mit einem berühmten Schauspieler Wolfgang Heinz. Und da haben wir als Leute, die wenig Geld hatten, uns im dritten Rang die billigsten Karten gekauft. Und dann haben wir geguckt, unten, wo Plätze im Parkett frei waren. Und nach der Pause ist man ganz schnell, wenn die Leute rausgehen, hat man sich den Platz gemerkt und hat sich dann gleich hingesetzt. Und dann kamen die Leute wieder rein und man saß auf dem freien Platz. Und da kam auch ein ziemlich kräftiger junger Mann und sagt, steh auf. Ich so, warum soll ich aufstehen? Das ist mein Platz. Ich sage, tut mir leid, zeig mir deine Karte, dann stehe ich gerne auf. Steh auf. Ich sage, ich bleib, komm, geh. Er sagte, wir sehen uns nach der Vorstellung. Und nach der Vorstellung hat er mich wirklich erwartet und mir voll auf die Nase gehauen. Das Blut spritzte, ich habe eigentlich nicht so viel Schmerzen gespürt und bin gleich ins Krankenhaus und die haben mich sofort operiert und haben mir die Nasenscheidewand, die total zerstört war, rausgenommen. Und als die Operateurin mich aus dem Saal da wieder rausgemacht hat, lief sie an dem Krankenhausbett dann und strich so sanft über meine Nase nach, oh, das ist mir misslungen. Und das ist aber kein Problem, das kann man in 6 Wochen dann eine zweite Operation machen, indem sie einen Splitter aus meinem Schienenbein nehmen und in mir die Nase damit wieder begradigen. Dazu habe ich nie Mut gehabt, zu der zweiten Operation. Und als ich dann als Student besetzt wurde von einem Regisseur in einer ersten Serie, die über Schauspielschüler stattfand, gab er mir den Namen Belmondo, weil meine Nase wie Belmondo eingedrückt war. Meine Figur hieß Belmondo und die Journalisten haben das dann breit getrampelt und ab dann war ich der Belmondo des Ostens. Also ja. Das hatte nichts mit Schauspielkunst zu tun. Ich war ein ganz anderer Typ als Belmondo. Obwohl ich auf einigen Bildern ähnlich wie er aussah. Eigentlich war das ein Kompliment, ja. Also der Regisseur für den Film Die Legende von Paul und Paula war ein, wie sagt man, ein Zauberer. Also er war ein grandioser Regisseur eigentlich. Und da sollten wir dann eine leidenschaftliche Liebesszene auf einem Feldbett, also auf einem Klappbett, was so ein Gästebett bei manchen Leuten, bei mir auch zu Hause steht, wenn man die Gäste schnell wieder loswerden will. Und auf diesem Bett haben wir diese Liebesszene dann, sollte enden, also in dieser Garage, peng. Und da sollten wir dann miteinander schlafen und Liebe produzieren. Und wir haben das so gedacht, das müsste im Gesicht mit viel Freude und mit viel, er sagte mal, ihr müsst auch den Schmerz spielen. Also wir haben den Schmerz vergessen dabei. Und da passierte es Folgendes, dass er dann irgendwann mal sagte dem Requisiteur, pass mal auf, wir müssen dann noch ein bisschen mehr Bewegung reinbringen, mach mal um das eine Bein von dieser Liege eine Angelsehne, das sieht dann der Kameramann nicht und auf Lichtzeichen drückst du das in der Liebesszene, damit da ein bisschen Bewegung ist und dass sie sich erschrecken und so. Das hat dann ein wenig geholfen, aber in dieser Aktion, wo da die Bewegung war, ist auch das Kopfteil eingekracht und mein Daumen war im Scharnier. Und diesen Schmerz und dann die Leidenschaft der Liebe, da hat er dann gesagt, warum nicht gleich so? So wollte ich die Szene haben, was ist? Ich sage, ja, aber guck dir mal meinen Finger an. Der blutete und war ganz, sagte, ja, wenn du das brauchst, ehe du zu Höchstleistung kommst, ist deine Schuld. Dann müssen wir das jetzt immer machen. Aber die Szene war gestorben zum Glück. Also gestorben heißt im Drehen, sie ist im Kasten und im Kasten heißt, sie kann kopiert werden, sie wird dem Publikum eines Tages vorgeführt. Dass im Vorfeld der Premiere wir immerzu angerufen wurden von den entsprechenden Stellen, also der Studioleitung, von dem Büro Hager, von den ganzen Kulturbonzen, die da oben den Film sich natürlich haben x-mal zeigen lassen. und alle ein schriftliches Urteil abgegeben haben, der Film darf nicht gezeigt werden, weil er nicht den sozialistischen Moralvorstellungen entspricht. Und der ist dann immer höher, also Hager hat dann irgendwann in Wandlitz, das war ja der Wohnsitz der Regierung, in einer Privatvorstellung Kronecker den Film. Dazu haben sie einen Ideologen eingeladen, der sozusagen die Sprengkraft dieses Filmes ihnen erklärt hat. Dass Plenzdorf ja wirklich zum ersten Mal eine Liebesgeschichte zum Inhalt und zu einer ganz existenziellen Frage einer sozialistischen Gesellschaft auch gemacht hat. Also wie Shakespeare auch Romeo und Julia in einer Welt, wo Väter gegeneinander kämpfen und sagen, aber die Liebe ist das Entscheidende und nicht der Sozialismus ist das Entscheidende, sondern wie zwei Menschen sich zueinander verhalten und wie sie sozusagen gesellschaftliche Normen durchbrechen, um zueinander zu finden. Das war in dem Film eben auch das Besondere, deswegen haben die Leute das auch so gemocht, weil sie das begriffen haben. Und dann hat Honecker alleine mit seiner Frau, nehme ich an, irgendwann gesessen und gesagt, ne, ich habe auch mal eine Geliebte gehabt, ich will das Ding lassen. Außerdem hat er so viel Geld gekostet und Glatzeder und die Domröse sind doch prima und der Regisseur ist ja auch Parteisekretär, machen wir mal. Und dann ist es gegen die ganzen Fuzzis, die da Angst hatten, entschieden worden von ihm. Dann kam es zur Premiere, da wurden zwar auch von Herrn Mielke ganz viel Staatssicherheit eingesetzt und der Saal hinten, wo die normalen Leute saßen, die waren fassungslos und da war erstmal Stille, wo nicht entschieden war, was nun, als der Film zu Ende war, was nun ist, ob er positiv oder scheiße ist. Und dann brach von hinten eine Welle von solcher Begeisterung und herzlicher Anteilnahme, dass die vorderen Reihen sich auflösten. Fluchtartig haben die den Saal verlassen, weil die nicht verwechselt werden wollten mit den Leuten, die das prima finden. Die sind verschwunden, weil der Film die Leute so, also Angelika und ich, wir sind auf den Straßen gefeiert worden. Also das war wirklich so, wie man sich's vorstellt, wenn man in Hollywood einen guten Film gemacht hat und man vielleicht sogar noch beteiligt ist an dem Ergebnis und auf einmal 100 Millionen überwiesen bekommt. Ja. Aber die Arbeitsbedingungen wurden durch die ideologische Beeinflussung der Studios und der Theater wurden immer schwieriger. Und ich hatte eigentlich den Traum, den ich mittlerweile begraben habe, mit Polanski, mit Miloš Forman, also mit Bertolucci, mit so einen Leuten zu arbeiten. Und da habe ich dann bei einem Film, den ich in der Sowjetunion gedreht habe, auf Jalta, habe ich gemerkt, wie so ein Lichtblick, was die gesellschaftliche Perspektive in der DDR ist. Nämlich ein drangsaliertes Volk, was durch stumpfsinnige Apparatschiks auf den rechten Weg geführt werden soll, aber alles eigentlich wirtschaftlich tot ist und auch kulturell und ideologisch verhärtet und so. Also plötzlich war mir das klar. Also da gab es so eine kleine Situation, dass ich mit meiner Dolmetscherin, die ich da hatte, mal privat gefahren bin und dann sagte sie mir, mein Bruder ist Ingenieur für Tiefbau und guck mal da, Winfried, da liegen, ich weiß nicht, 10 Tonnen Gasrohre, die sind schon vor 2 Jahren eigentlich verbuddelt und im Plan als verarbeitet dargestellt. Also der Plan ist mit 110% erfüllt worden und sie liegen noch da und die Leute arbeiten immer noch in ihren Küchen auf einem Kohlefeuer. Und eigentlich ist bei den Ideologen ist schon angekommen, dass wir das Leben der Leute erleichtert haben, indem sie ein Gasherd zu Hause haben. Haben wir nicht. Und so gab es 1000 andere Sachen. Die Preise wurden immer teurer. Der normale Bürger in der Sowjetunion konnte sich keinen Badeurlaub leisten. Da war der Strand zu den Devisenhotels mit Armierungsstahl abgedingst. Die normalen Leute mussten im Hafenbecken zwischen den Resten, was die Schiffe an Öl abgelassen haben, baden und Müllhalde. Also ich habe gesehen, dass es eine klassenlose Gesellschaft überhaupt nicht zu realisieren war. Und da war eigentlich in Jalta war der absolute Entschluss, das will ich nicht miterleben. 1980 habe ich entschieden, ich gehe und 1982 durfte ich dann gehen und da kannte mich eigentlich jeder DDR-Bürger. Und wenn wir über den Kudamm oder durch größere Straßen, dann haben nicht die Leute sich nach mir umgedreht, sondern ich habe mich umgedreht und habe nicht verstanden, warum mich keiner wahrnimmt. Ja? Also wie ein alter Mann, der merkt, die Frauen gucken ihn nicht mehr an. Ja, also das war nochmal ein Neubeginn, der irritierend war. Und das war dann eigentlich ganz schrecklich, der Übergang über die Bornholmer Brücke, wo einem das letzte Geld noch aus der Tasche genommen wurde. Die Majorin, die da stand, sagte, haben Sie noch irgendwelche DDR-Mark? Ich hatte noch 100 DDR-Mark, die wollte ich 1:5 tauschen dann und 20 D-Mark haben. Nee, die musste ich dann in die Volkssolidaritätskassette tun. Und dann kamen wir wirklich mit null da an. Und mit 4.000 D-Mark minus, weil Schalk-Golodkowski, das war der damalige Wirtschaftsmanager der DDR, organisiert hatte, dass ich keinen Möbeltransport aus der DDR bekam, sondern in West-Berlin einen bestellen musste. Und die mir gleich die Rechnung, als ich in Marienfelde ankam, gab von 4.000 D-Mark. Gut, das habe ich abgearbeitet dann. Dann bin ich zu der ersten Probe ans Theater gegangen, wo ich jämmerlich gescheitert bin mit der ersten Inszenierung und meinen Vertrag wieder aufgelöst habe. Hatte aber das Glück, dass ich sofort mit István Szabó einen Film machen konnte in Indonesien. Also ich habe wirklich schicksalhaft Glück gehabt und ich habe einen Film nach dem anderen machen können. Dieser Film, Die Legende von Paul und Paula, hat mein ganzes Leben und ich werde auf dem Sterbebett, wahrscheinlich wird dann die Musik der Pudis noch von meinen Kindern eingespielt werden. Ja, es ist ein Meilenstein und es war ein Obelisk, der mein ganzes Leben durchzieht und wo ich sehr dankbar bin. Und sogar jetzt, nach 40 Jahren, hatte ich das Gefühl, dass ich als Werwolf wieder aus dem Grab geholt werde, weil nämlich die Filmakademie eine Reihe aufgelegt hat, Wissenschaftler, Politiker, Superstars des öffentlichen Lebens dürfen sich einen Film wünschen, der ihr Leben in einer gewissen Weise beeinflusst hat oder sie emotional sehr berührt hat. Und Frau Merkel hat gesagt, ja, ich war damals 19 oder 18 und da habe ich Paul und Paula gesehen und den würde ich gerne nochmal mit meinem Mann sehen. Ich hatte zwar damals einen anderen Geliebten, aber mit meinem Mann würde ich den gerne sehen. So. Und dann habe ich noch erfahren, dass ich den Film mir unbedingt ansehen muss, nur 160 Leute rein, weil natürlich das hohe Sicherheitsstufe hoch 10 ist. Mit Sprenghunden wurde das Theater abgesucht und die ganze Straße war abgesperrt und so. Und hatte dann zu Hause noch Zeit, der Merkel ein paar Maiglöckchen zu pflücken im Garten. Und die hatte ich so in so ein Tempotaschentücher, die ich mit nass gemacht habe und dann Silberfolie rum. Und das übergab ich ihr und sie hat sich gefreut, hat einmal gerochen und schon wurde sie aus der Hand gerissen, weil die Sicherheitsbeamten sofort mit dem Scanner rangingen und gucken, ob da Sprengstoff drin ist oder ob da eine Bombe versteckt ist. Also irgendwie, ja. So, okay, das war die kurze Nummer. Und dann habe ich gezwungenermaßen den Film nach 40 Jahren das erste Mal gesehen. Und das heißt, ich war eigentlich gerührt, was der Regisseur geschafft hat mit Angelika und mir, dass wir wirklich eine richtig gute Arbeit abgeliefert haben. Ich bin eigentlich so zufrieden mit dem, was ich gelebt habe, mit meiner Familie, mit meinem Beruf, dass ich sagen könnte, jetzt könnte ich jederzeit sterben und ich würde auf dem Sterbebett nicht sagen, ach schade, dass ich das nicht nochmal gespielt habe und dass ich das nicht nochmal versucht habe zu erleben. Ich war nicht mutig genug oder was. Nein, ich war sehr, sehr mutig in meinem persönlichen Leben und in meinem beruflichen Leben auch und bin eigentlich zufrieden. Also für mich als Schauspieler wäre der Traumtod natürlich auf der Bühne sterben. Der Belmondo des Ostens, wie Winfried Glatzeder genannt wurde. Im Frühjahr feierte der Schauspieler, der im DDR-Kultfilm Die Legende von Paul und Paula neben Angelika Domröse die Hauptrolle spielte, seinen 70. Geburtstag. Eine Sendung für die WDR-5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Christian Geuernich. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.